dir jemand dein Auto zockt oder dich der Stand deines Kontos schockt. Ein Maulwurf zerstört dein Blumenbeet, deine Freundin ist weg wie vom Wind verweht. Du denkst, du hast nichts außer Problemen, nicht mal einen Freund zum drüber reden. Doch eine Sache kann dir keiner stehlen, gute Laune kannst du dir nur selber nehmen. Warum soll ich denn grundlos fluchen? Zu Leuten schreien, sie sollen das Weite suchen. Viele sind erbost wegen Kleinigkeiten, fangen an, sich ohne Sinn zu streiten. Wenn alle so gefrustet sind, bringt's nichts, wenn ich's jetzt auch noch bin. Schlecht drauf sein, übernehmen dir für mich. Ein böses Gesicht, das steht mir nicht. Hört auf, noch weiter zuzuschauen, noch einen Weg zum Glück selbst zuzubauen. Reißt eure schwarze Mauer ein, es gibt keinen Grund zum sauer sein. Auch wenn dir jemand dein Auto zockt oder dich der Stand deines Kontos schockt, ein Maulwurf zerstört dein Blumenbeet, deine Freundin ist weg wie vom Wind verweht. Du denkst, du hast nichts außer Problemen, nicht mal einen Freund zum drüber reden. Doch eine Sache kann dir keiner stehlen, gute Laune kannst du dir nur selber nehmen. Deine Festplatte hat ihr Leben beendet und Sicherheitskopien netten Rohlinge verschwendet. Auch die Doktorarbeit löschte sich tödlich, doch das Thema wechseln ist jetzt wieder möglich. Das wolltest du doch die ganze Zeit, jetzt hast du dazu die Möglichkeit. Es geht halt manchmal auch was schief, jeder Lebensweg führt dich hoch und tief. Hör auf, noch weiter zuzuschauen, noch einen Weg zum Glück selbst zuzubauen. Reiß eure schwarze Mauer ein, es gibt keinen Grund zum Sauersein. Auch wenn dir jemand dein Auto zockt oder dich der Stand deines Kontos schockt, ein Maulwurf zerstört dein Blumenbeet, deine Freundin ist weg wie vom Wind verweht. Du denkst, du hast nichts außer Problemen, nicht mal einen Freund zum drüber reden. Doch eine Sache kann dir keiner stehlen, gute Laune kannst du dir nur selber nehmen.